Hallo zusammen auf Radio Marabu. Mein Name ist Sonata. Ich begleite euch durch die nächsten 2 Stunden. To be or not to be. William Shakespeare bei Radio Marabu. 30 Minuten Marabu nonstop. Jetzt. Jetzt. Radio Marabu. Sendung begann mit den Rolling Blackouts Coastal Fever aus Melbourne, Australia. Eine weitere australische Band, The DMAs, haben ein großartiges Album rausgebracht. Hills End heißt es. Die Band kommt aus Sydney. Ich hatte sie interviewt und das Interview hören wir in der nächsten Stunde. The DMAs mit Delete. Don't forget about the stars, the sky, lucid as the air that blows in light that shines. Just a way to figure out her when the night is wrong. Take a little wander outside through the rain and snow. Just a way to figure out her. Don't delete my baby. Don't defeat her still. In the quiet of nothing, to the hands of grace. Don't delete my baby. Don't defeat her now. Don't delete my baby. Won't you always find? Gonna shine a diamond like you never did. Gonna show you something I can't be taught. Don't delete my baby. I'll find chorus now. You know that I belong to be reflections of myself. Let it all out. Just let it. Don't take it to the one in mind. Always know it needs her to belong, to find. Know that when I do want to face the place. Take a little wander outside through the rain and snow. Just a way to figure out her. Don't defeat my baby. Don't delete her still. In the quiet of nothing, to the hands of grace. Don't delete my baby. Don't defeat her now. Don't defeat my baby. Won't you always find? Gonna shine a diamond like you never did. Gonna show you something I can't be taught. Don't delete my baby. I'll find the chorus now. You know that I belong to me. Reflections of myself. Let it all. Hey, this is Johnny, and I'm here with Donata, and you're listening to Radio Maribor. keine Angst. Schräge Vögel wie der Marabu leben ewig. Marabu. Pack my case. I check my face. I look a little bit older. I look a little bit colder. Oh, great song after another. Marabou. Oh, camouflage. Things are never quite the way they seem. Marabou. Und jetzt 30 Minuten Marabou Musik. Nur auf Radio Marabou. Hier bist du Zöllner und ihr hört auf Radio Marabou Leicht sein. Ihr hört aber nicht mich, sondern ihr hört mein Kompagnon André Gensicke. Frechheit. Ich weiß, eines Tages wird was passieren. Da fällt die Stille mir in den Schoß. Die Hände wollen keine Fäuste mehr sein. Die Finger lassen die Dinge los. Ich will nichts mehr wollen, ich lasse es. Ich lass los, was mein Leben bestimmt. Ich greife nach nichts mehr, fühle mich leicht wie ein Baby, das in seiner Mami schwimmt. Leicht sein, einfach nur leicht sein. Kann es so leicht sein? So leicht sein wie leicht sein. Leicht sein, einfach nur leicht sein. Kann es so leicht sein? So leicht wie leicht sein. Mein Spiegel, mein Spielzeug, mein Spieltelefon gleitet mir aus den Fingern, es fällt. Wohin? Keine Ahnung, es ist mir egal. Runter und raus aus meiner Welt. Die Glotze flirtet noch fleißig mit mir. Sie hofft, dass ich ihr schöne Augen mach. Wird Zeit, dass die sich einen anderen sucht. Mir ist die zu vorlaut, zu eitel, zu flach. Leicht sein, einfach nur leicht sein. Kann es so leicht sein? So leicht sein wie leicht sein. Leicht sein, einfach nur leicht sein. Kann es so leicht sein? So leicht wie leicht sein. Davon. Ich bleib zurück, ich hab nichts mehr, nichts außer Zeit. Ich kleiner Bruder von Dirk im Glück. Leicht sein, einfach nur leicht sein. Kann es so leicht sein? So leicht sein wie leicht sein. Leicht sein, einfach nur leicht sein. Kann es so leicht sein? So leicht wie leicht sein. Mein Name ist Donata, bleibt dran, gleich geht's weiter mit The Night Cafe. Mehr Europe's Alternative Music live auf Radio Maradona. Sein oder nicht sein? Das ist hier überhaupt nicht die Frage. Hauptsache Radio Marabu. Gilbert Neal. Lawlitters Magic Music Box produziert für Radio Marabu. Radio Marabu integriert. Rock, Shakespeare, Indie, Oldies, Klassik, Lyrik. Integriere mit Marabu. Für dich und deine drei Frauen. Gabi Ruckert und Ingo Costa unterwegs im September. Am 3. September Berlin im Kabarett Charlie. Am 21. Oktober in Taucher zum Traditionskonzert. Und am 26. Oktober in Kremmel. Ja, hallo, hier ist Gabi Ruckert und ihr hört Radio Marabu. Auf Sendung seit 1984. Termine im November am 10. in Pößneck im Schützenhaus mit Klaus Feldmann und am 17. in Berlin Altklinike im Bürgerhaus. Aber niemand sieht den beiden an, dass sie Königskinder sind. Dann gehören sie zusammen manche Nacht. Und sie öffnen alle Türen. Neu, neu. Der ADAC gibt zu, alle Drohnentests manipuliert zu haben. Man hat aber nichts von allem gewusst. keine Drohne. Radio von Mensch zu Mensch. Marabu. 2017. Radio Marabu. Weiter geht's im Programm auf Radio Marabu mit mir, Donata, am Mikrofon und The Night Cafe aus Liverpool mit dem Song The Way of Mary. In the jungle, the itch, and the touch of cocaine makes them numb at the lips. It's true. They say that I'm just the same. My mouth's all the time with the sweet Mary Jane. She's cheering me on, so I just won't complain. She's true. I must have admit it a dozen times. Für The Night Cafe war sicherlich auch diese Band aus Manchester im Retrocut auf Radio Marabu. Oasis, Live Forever. Maybe I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly. The pain in the morning rain as it soaks you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. Yeah. Sänger Liam Gallagher hören wir jetzt noch einmal von seinem Soloalbum As You Were, der Song Wall of Love. Das Magic Music Box produziert für Radio Marabu. Radiomarabu.de. Radio Marabu. Keine Drohne. Radio von Mensch zu Mensch. Marabu. Kurze Tage, lange Nächte. Zeit fürs Radio. Radio Marabu präsentiert in jeder Show einen handverlesenen Herbstkuschler. Unsere DJs tauchen ab und heben Perlen aus unserem Musikarchiv. Die Marabu Herbstkuschler. Für lange Nächte. Jetzt auf Marabu. Behrens und Heinz Rennhack, kurz bezeichnet als die zwei Heinzelmänner, so habe ich das im Internet gefunden. Wer kam denn darauf? Ich nicht. Ich weiß gar nicht, dass es so ist. Ich weiß, wir beide nennen uns nie so. Also ich weiß nicht, wer das... Ist mir auch so neu. Ich meine, es bietet sich an. Aber kennen tue ich nicht, nein. Aber ich meine, selbst die Heinzelmännchen, die waren ja auch sehr sympathische, freundliche Leute, nicht wahr? Einzelmännchen, da sind wir jetzt schon ein bisschen weit drüber, sei mir nicht böse. Ja, Also wir werden schon Heinzelmänner. Heinz Behrens und Heinz Renner mit der Komödie Zwei Genies am Rande des Wahnsinns der Wössner Brothers unterwegs. Im Interview dazu auf Radio Marabu. Demnächst. Sonata. Der Black Keys Sänger und Gitarrist Dan Auerbach ist mal wieder solo unterwegs. Radio Marabu. There's a man in a blue black shirt, come knocking. I don't know what he's coming for, but I know it probably isn't gonna hurt anybody if I don't get up and answer the door. But I believe I'll stay here on the floor. I'm gonna stand by. Soloalbum Waiting on a Song, das war Dan Auerbach, und The Black Keys machen direkt weiter, Lonely Boy. We'll be right back. know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? I don't wanna give you up, no, I don't wanna let you go, so please stay. I just need a little time and a little help to find all the words to say. Please stay. Looking after you, and I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. Don't wanna hear you say goodbye, 'cause there's a million reasons why we shouldn't let it end this way. Please stay. I don't wanna see you go, I need to let you know. Some things are hard to say. Please stay. Das hier lohnt sich, auch wenn sie uns kein Denkmal bauen. Schon wieder stehen wir mit dem Rücken an der Wand, keinen Halt mehr, so kurz vorm Fallen. Wir haben gesagt, dass alles gut wird. Jetzt sind wir hier, stehen wir dazu. Ein Zweifel kommt, ein Zweifel geht. Am Ende bist du mir das wert. Wir haben's noch immer überlebt. Ich glaub an uns, ich glaub an uns. Immer wieder alle Zeichen gegen uns. Das Beste kommt nicht erst zum Schluss. Ich glaub an uns, glaub an uns. Ich glaub an uns, ich glaub, du bist der Grund für meine Unvernunft. Doch ich glaub an uns, ich bin mir sicher, das erreicht dich. Wenn keiner kommt und nach dir fragt, pack meine Hoffnung in dir. Wir sind nicht das, was wir tun. Wir sind das, was uns passiert. Ich glaub an uns, ich glaub an uns. Immer wieder alle Zeichen gegen uns. Das Beste kommt nicht erst zum Schluss. Ich glaub an uns, glaub an uns. Ich glaub an uns, ich glaub, du bist der Grund für meine Unvernunft. Doch ich glaub an uns, ich. Und hier stehen wir, Rücken an der Wand, kein Halt mehr, so kurz vorm Fall. Glaub an mich, wie ich an dich, wir haben's noch immer überlegt. Am Ende bist du mir das Schwert, am Ende bist du. Ich glaub an uns, glaub an uns. Immer wieder alle Zeichen gegen uns. Das Beste kommt nicht erst zum Schluss. Ich glaub an uns, glaub an uns. Ich glaub an uns, ich glaub, du bist der Grund für meine Unvernunft. Doch ich glaub an uns. Ich glaub, ich glaub, ich glaub an uns. Immer wieder. Glaub, ich glaub, ich glaub an uns. Ich glaub, ich glaub, ich glaub an uns. Diese Band steuerte schon den offiziellen Song zum Film Feuchtgebiete bei. Von Eden heißt die Band. Hallo, hier ist Nikolai Ziel und Christoph Letkowski von der Band von Eden. Und ihr hört Radio Marabu auf der Kurzwelle 6150. Euro.